und ich werde die falschen Propheten verlassen, sagte er mir. Diejenigen, die versuchten, dich von der Wahrheit abzubringen. Und ich sah die Männer und Frauen dieses Landes, mit denen ich so viele Tage geteilt hatte. Ich las die Psalmen, als ich ein Déjà-vu hatte. Der 11. September, das Jahr 2001. Ich hörte auch den Zorn des Schöpfers gegen die Nation, die den Irak bombardierte. Denn im Mai in Chicago hatte mich eine Universität für ein Drehbuch engagiert, das ich schätzte. Doch durch die Intrigen zweier Professoren wurde es gestrichen. Ich betete in Manchester, dein Wille geschehe. Ich schrieb an meiner Abhandlung über globale Metaphysik. Gott sein, als ich einen Anruf erhielt. Es gibt Bomben in New York, sagte meine Frau. Ich stellte mir einen Angriff vor, aber keinen tödlichen. Ich schrieb darüber, dass wir in unendlichen Gleichzeitigkeiten leben. Als meine Frau mich erneut aufforderte, live im Fernsehen zu sehen, was geschah? Ich winkte ab und sprach weiter mit Zenon. Ihr dritter Anruf zwang mich, ans Telefon zu gehen. Sagte sie besorgt, das Pentagon wurde bombardiert. Ich schaltete die Nachrichten ein und sah die Türme fallen. Ich erinnerte mich an meine morgendliche Selbstreflexion und erkannte meine Gleichgültigkeit gegenüber denen, die meine Karriere behinderten. Ich betete für sie, so wie ich jetzt für Indien betete. Ich argumentierte, dass sie nicht ohne Adel seien. In meiner leidenschaftlichen Verteidigung fiel ich in tiefen Schlaf. Als ich erwachte, schwankten die Gebäude. Es war Shivas Zorn, wenn der Herr sich entfernt. Doch die Schreie der Frauen rührten mich. Für deine Segnungen, Herr, kehre zurück, flehte ich. Und die Betonblöcke beruhigten sich wie die Wellen von Kapernaum nach dem Sturm. Denn ich verlasse diejenigen, die mich verachten. Aber sie sind meine Generation, Herr, flehte ich. Die Erdbeben werden nachlassen, tröstete er mich. Aber die Krankheiten werden kommen.